Alhamdulillah, Rabbil Alameen, alles hochgebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wir haben in den letzten beiden Predigten über manche Rechte der Frauen gegenüber ihren Männern gesprochen. Und so möchten wir heute über eines der Rechte der Männer gegenüber ihren Ehefrauen sprechen. Und es geht hier in allererster Linie und ausschließlich heute um die Kleidung der Frau, dass die zweifellos ein Recht Allahs ist ihr gegenüber, aber auch ein Anrecht des Ehemannes gegenüber seiner Ehefrau. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch den Islam die Frau geehrt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Rechtschaffenheit einer Generation abhängig gemacht hat von der Rechtschaffenheit der Ehefrauen und Mütter. Wir wissen, dass Allah azza wa jal ihr den Hijab auferlegt hat. Und mit Hijab meine ich die komplette Kleidung, wie der Islam sie vorschreibt und nicht nur das Kopftuch. Das Kopftuch bildet lediglich einen Bestandteil des Hijab. Durch den Hijab bewahrt Allah Azza wa Jal die Frau als auch die Gesellschaft vor vielem Unheil. Durch den Hijab bleibt die Liebe und die Zuneigung zwischen den Ehepartnern bestehen. Denn ein Mann, der außerhalb des Hauses eine Frau sieht, die ihm besser gefällt als die eigene, zwischen ihnen beiden wird es Zwietracht geben und es kann sogar so weit kommen, dass sie sich voneinander trennen. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu dieser schamhaften Handlung aufgefordert durch den Hijab, indem er sinngemäß sagte, O du Prophet, sag zu deinen Ehefrauen und zu deinen Töchtern und zu den Frauen der gläubigen Männer, sie sollen von ihrem Jilbab über sich etwas ziehen. Sie sollen von ihrem Jilbab über sich ziehen. Das ist, dann ist es eher so, dass sie als gläubige Frauen erkannt werden und nicht gekränkt werden. Das Wort Jilbab, liebe Geschwister, in der arabischen Sprache bezeichnet ein Tuch, das größer ist als das Kopftuch, durch das die Frau sowohl ihren Kopf als auch ihre Brust einhüllt. Das ist wortwörtlich übernommen aus einem bekannten Arabisch Wörterbuch. Insofern, wenn wir uns dieses Tuch vorstellen, es geht nicht um das Kopftuch und es geht nicht um den Dir', das ist das Tuch, das die Frau, das ist das Kleid, das die Frau trägt, mit dem sie von Schultern oder vom Hals bis zu den Füßen alles bedeckt. Es geht hier um ein drittes Kleidungsstück, das Allah Azza wa Jal der Frau hier angeordnet hat. Und wenn wir uns umschauen bei unseren Ehefrauen oder unseren Töchtern oder unseren Tanten und Schwestern, dann sehen wir, dass diese Form des Kleidens sehr schwach vorhanden ist. Eigentlich fast gar nicht vorhanden ist. Und wenn überhaupt, dann findet man irgendein Tuch, das gewickelt wird um den Kopf, wenn überhaupt. Aber bei weitem ist das nicht das, was Allah Azza wa Jal angeordnet hat. Denn der Begriff Hijab, liebe Geschwister, bedeutet in der arabischen Sprache, bedeutet Abschirmung. Das heißt, dadurch werden die Blicke Fremder oder die Blicke derjenigen Menschen, die die Frau nicht sehen dürfen, abgeschirmt. Und das passiert natürlich nur, wenn der Hijab vollkommen ist. Denn ein halber Hijab, Gott bewahre, kann manchmal schlimmer sein gar kein Hijab. Ein halber Hijab kann manchmal mehr Aufsehen erwecken als gar kein Hijab. Das ist, denke ich, eine logische und bekannte Sache. Gerade hier befinden wir uns in einem Land, in dem die Fitna von Frauen noch stärker ausgeprägt ist als in islamischen Gesellschaften. Und umso mehr hat man sich davor zu hüten. Und die Lösung dafür lautet in erster Linie, dass man sich seinem Herrn zuwendet, dass man seinen Herrn fürchtet, dass man sich bewusst macht, dass der Herr einen sieht und über einen wacht. Und genauso wie du dich schämen würdest, wenn dein Bruder neben dir steht und du eine Frau anschaust, genauso, nein, noch mehr sollst du dich schämen, wenn du alleine bist und dein Herr dir zusieht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith unmissverständlich: Wahrlich, wenn die Menschen das Unheil sehen und es nicht verändern, dann wird schon bald eine Strafe über sie gesendet werden. Dieser Hadith ist in Musnad Imam Ahmad und in den Sunan von Imam Ibn Majah rahimahullah überliefert worden. Aus diesem Hadith ergibt sich deutlich, dass man als Muslim, wenn man dazu die Legitimation hat, dass man anderen Menschen auf das Gute hinweist und sie vom Schlechten abhält, gerade wenn es die eigene Familie ist. Allah Azza wa Jal sagt im Koran al-Karim, dass wenn man über Sünden hinwegsieht, obwohl man die Möglichkeit hätte, die Leute dazu aufzufordern, sie zu unterlassen, dass das ein Grund dafür ist, dass man dem Fluche Allah subhanahu wa ta'ala verfällt. Allah sagte sinngemäß im Koran in der 78. und 79. Ayah von Surat Al-Ma'idah: Verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig sind, durch die Zunge von David und Jesus, dem Sohn der Maria. Dies, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Wenn sie ein Übel sahen, haben sie sich gegenseitig nicht davon abgehalten. Wie übel ist das, was sie zu tun pflegt? Aus dieser Aja, liebe Geschwister, ergibt sich, dass der Muslim sehr wohl nicht einfach hinwegschauen darf über die Sünden anderer Leute, sondern im Rahmen seiner Möglichkeiten andere darauf hinzuweisen hat. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies in mehreren Hadithen unmissverständlich mitgeteilt, dass man, sofern man dazu in der Lage ist und die Möglichkeit hat, andere auch dazu anhalten soll, und gerade wenn es die eigene Ehefrau oder die eigenen Kinder sind. Ein rechtschaffener Mann sucht eine rechtschaffene Frau. Deswegen das, was du, lieber Bruder, lieber verheirateter Bruder, gerne an Eigenschaften in deiner Frau sehen würdest, das sind genau die Eigenschaften, die du in deine Tochter einpflanzen sollst. Das sind genau die Eigenschaften, die sich in deiner Tochter wiederfinden sollen, damit sie auch eines Tages ein angenehmes und zufriedenes Eheleben führen kann. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Hijab der Ehefrau oder den Frauen der Muslime auferlegt, weil er weiß, dass der Mann natürlicherweise begehrt nach dem anderen Geschlecht. Und deswegen sagte er subhanahu wa ta'ala sinngemäß: O Frauen des Propheten, ihr seid nicht so wie die anderen Frauen. Wenn ihr Allah fürchten wollt, dann seid nicht unterwürfig in der Rede, denn dadurch wird derjenige, in dessen Herzen Krankheit ist von den Männern, Interesse empfinden. Sondern sprecht geziemende Worte und bleibt in euren Häusern und stellt euch und eure Reize nicht zur Schau wie in der Zeit der Jahiliyyah und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dies, obwohl die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam diejenigen waren, die die reinsten und saubersten Herzen hatten. Deswegen gilt dies für andere Frauen erst recht, dass sie nichts von ihren Reizen zur Schau stellen dürfen, egal ob es um den Kopf geht oder um den Hals oder die Brust oder die Arme oder die Beine oder ähnliches, denn all dies führt zu viel Unheil zwischen den Muslimen und zwischen den Familien und zwischen den Ehepartnern. Und wie viele Ehefrauen, liebe Geschwister, wie viele Ehefrauen beschweren sich bei den Imamen der Moschee über ihre Ehemänner ohne sie, Gott möge sie belohnen, ohne sie namentlich zu erwähnen, denn das wäre eine große Sache. Und sie beschweren sich über ihre Ehemänner, da sie zu Orten gehen, an denen sie nicht sehen möchten. Weil die Männer an Orte gehen, wie zum Beispiel Fitnessstudios oder ähnliches, und die Frau damit überhaupt gar nicht zufrieden ist. Und das führt zu vielen Problemen unter den Ehemännern und den Ehefrauen. Und wer ist schuld daran? Zweifellos derjenige, der das Gebot Allahs subhanahu wa ta'ala überschreitet. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah azza wa jall, hat in der Ayat, die wir vorhin erwähnt haben, den Hijab der Frau angeordnet. Und manche der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, wie zum Beispiel Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, waren der Ansicht, dass die Frau sogar nur ein Auge zeigen darf von ihrem Gesicht. Warum? Weil dies der Gottesfurcht und weil dies der Schamhaftigkeit viel näher kommt, als wenn man mehr zeigt als dies. Die Menschen, die Anordnungen Allahs Azza wa Jal in Bezug auf das Hijab nicht umsetzen, sind von unterschiedlicher Art. Manche von ihnen gestehen ihre Fehler und sehen sie ein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie eines Tages recht leiten. Das heißt, eines Tages, inshallah, wird er sich stark genug fühlen, obwohl natürlich nicht das Recht dazu, sage ich, mache das später. Andere allerdings, sie sehen ihren Fehler nicht ein und sie diskutieren und sie leugnen vielleicht sogar, indem sie sagen, das Gesicht, das ist Quatsch, dass man es bedeckt. Oder indem sie sagen, dass eine Frau einfarbiges Kleid sich einkleiden soll oder dass sie schwarze Kleider tragen soll. Das ist alles übertrieben. Und andere, Gott bewahre, leugnen den Hijab komplett und sagen, das gehört zu der Zeit der Muslime, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das haben nur diejenigen, die übertreiben in der Religion, den Frauen auferlegt. Und andere sind ganz verwirrt und wissen gar nicht mehr, wo es lang geht und behaupten, dass dies geerbt ist, ein Erbe ist von anderen Kulturen. Und Allah sagt dir sinngemäß im Koran Karim, jeder erhält eine Stufe gemäß seiner Tat. Und dann wird Allah Azza wa Jal ihnen in vollem Maße zukommen lassen, was sie getan haben, und ihnen wird kein Unrecht getan. Wer rechtgeleitet sein will, hält sich fest und klammert sich fest am Buche Allahs und an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und hält von diesen beiden edlen, reinen Quellen nicht ab. Hält daran fest, und jeder von uns, lieber Bruder, sollte mit sich selbst einmal sich selbst hinsetzen und sich befragen, genauso wie ein Gläubiger die Beschuldeten, die Verschuldeten fragt. Und er soll sich fragen, bin ich zufrieden mit dem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde? Wenn ich meinen Herrn heute antreffen würde, mit all den Taten, die ich vorausgeschickt habe, bin ich damit zufrieden? Bin ich zufrieden in dem Zustand oder bin ich einer von denjenigen, die Muslime, die sagen, inshallah werde ich eines Tages das und das machen? Wenn du zu denjenigen gehörst, die sagen, ich werde eines Tages das und das machen, lieber Bruder, dann beginne jetzt damit und warte nicht, bis dieser eines Tages nicht eintreffen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten und uns auf dem Islam festigen und unsere Herzen reinigen vor jeglicher Versuchung und vor jeglichen Neigungen, sodass wir die Wahrheit als Wahrheit erkennen, die Falschheit als Falschheit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka.